Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Guste zuerst erreichte wieder das Licht. Den Fuß, an dem er sie festhalten wollte, stieß sie ihm ins Gesicht und sprang heraus, dass es krachte. Als Dietrich sich glücklich ihr nachgearbeitet hatte, standen sie da und schnauften. Gustes Busen, Dietrichs Bauch gingen beide im Sturm. Sie erlangte vor ihm die Sprache zurück. »Das müssen Sie mit einer anderen versuchen. Wie komme ich überhaupt dazu?« Immer erbitterter. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es 350.000 sind.« Dietrich bewegte die Hand, um auszudrücken, dass er seinen Missgriff zugebe, aber Guste schrie auf. »Und wie ich aussehe! Soll ich so vielleicht durch die Stadt gehen?« Er erschrak aufs Neue und lachte ratlos. Sie stampfte auf. »Haben Sie denn keine Bürste?« Gehorsam machte er sich auf den Weg. Guste rief ihm nach, »dass gefälligst Ihre Schwester nichts merken, sonst reden morgen die Leute von mir.« Er ging nur bis an das Kontor. Wie er zurückkehrte, saß Guste wieder auf dem Sack, das Gesicht in den Händen, und durch ihre lieben, dicken Finger rannen Tränen. Dietrich blieb stehen, hörte ihrem Wimmern zu, und auf einmal begann er auch zu weinen. Mit tröstender Hand bürstete er sie ab. »Es ist doch nichts geschehen«, wiederholte er. Guste stand auf. »Das wäre auch noch schöner.« Und sie musterte ihn mit Ironie. Da fasste auch Dietrich Mut. »Ihr Herr Bräutigam braucht es ja nicht zu wissen«, bemerkte er, und Guste, »wenn schon«, wobei sie sich auf die Lippen biss. Betroffen durch dieses Wort bürstete er schweigend weiter, zuerst sie, dann sich, indes Guste ihre Kleider glättete. »Nun los«, sagte sie, »eine Papierfabrik sehe ich mir so bald nicht wieder an.« Er spähte ihr unter den Hut. »Wer weiß«, sagte er, »denn dass Sie Ihren Buck lieben, das glaube ich Ihnen seit 5 Minuten nicht mehr.« Schnell rief Guste, »Oh doch!« Und ohne Pause fragte sie, »Was bedeutet denn das Zeug hier?« Er erklärte, »Das ist der Sandfang. Durch die Rinne schwemmen wir die Lumpen. Knöpfe und so weiter bleiben zurück, wie Sie sehen. Die Leute haben natürlich wieder nicht aufgeräumt.« Mit der Schirmspitze stocherte sie in dem Haufen. Er setzte hinzu, »Im Jahr behalten wir mehrere Säcke Überbleibsel.« »Und was ist das da?« fragte Guste und griff rasch hin nach etwas, das glänzte. Dietrich riss die Augen auf. »Ein Brillantknopf!« Sie ließ ihn funkeln. »Echt sogar! Wenn Sie öfter sowas finden, ist Ihr Geschäft nicht so übel.« Dietrich sagte zweifelnd, »Den muss ich natürlich abliefern.« Sie lachte. »An wen denn? Die Abfälle gehören doch Ihnen.« Er lachte auch. »Na, nicht gerade die Brillanten. Wir werden schon noch ausfindig machen, wer uns das geliefert hat.« Guste sah ihn von unten an. »Sie sind schön dumm«, sagte sie. Er erwiderte mit Überzeugung, »Nein, sondern ich bin ein Ehrenmann.« Darauf hob sie nur die Schultern. Langsam zog sie den linken Handschuh aus und legte sich den Brillanten auf den kleinen Finger. »Er muss als Ring gefasst werden«, rief sie aus, wie erleuchtet, betrachtete versunken ihre Hand und seufzte, »Na, sollen ihn andere Leute finden«, und unvermutet warf sie den Knopf zurück in die Lumpen. »Sind Sie verrückt?« Dietrich bückte sich, sah ihn nicht gleich und ließ sich schnaufend auf die Knie. In der Hast warf er alles durcheinander. Gott sei Dank erhielt ihr den Brillanten hin, aber Guste nahm ihn nicht. »Ich gönne ihn dem Arbeiter, der ihn morgen zuerst sieht. Der steckt ihn ein, darauf können Sie sich verlassen, der ist nicht so dumm.« »Ich auch nicht«, erklärte Dietrich, »denn wahrscheinlich wäre der Stein doch weggeworfen worden. Unter solchen Umständen brauche ich es nicht für inkorrekt zu halten.« Er legte den Brillanten wieder auf ihren Finger. »Und wenn es auch inkorrekt wäre, er steht Ihnen so gut.« Guste sagte überrascht, »Wieso? Wollen Sie ihn mir denn schenken?« Er stammelte, »Sie haben ihn ja gefunden. Da muss ich wohl.« Da jubelte Guste. »Das wird mein schönster Ring. »Warum?« fragte Dietrich voll banger Hoffnung. Guste sagte ausweichend, »überhaupt.« Und mit einem plötzlichen Blick, »weil er nichts kostet, wissen Sie.« Hierüber errötete Dietrich, und sie sahen einander blinzelnd in die Augen. »Ach, Herrgott«, rief Guste plötzlich, »es muss schrecklich spät sein, schon 7. Was sag ich nur meiner Mutter?« »Ich weiß. Ich sag ihr, ich habe bei einem Trödler den Brillanten entdeckt, und er hat gedacht, er ist unecht und hat bloß 50 Pfennig verlangt.« Sie öffnete ihren goldenen Sack und ließ den Knopf hineinfallen. »Also adieu.« »Aber Sie sehen aus. Wenigstens müssen Sie sich die Krawatte binden.« Im Sprechen tat sie es schon selbst. Er fühlte ihre warmen Hände unter seinem Kinn. Ihre feuchten, dicken Lippen bewegten sich ganz nah. Ihm ward heiß. Er hielt den Atem zurück. »So«, machte Guste und brach ernstlich auf. »Ich drehe nur noch das Gas ab«, rief er ihr nach. »Warten Sie doch!« »Ich warte schon«, antwortete sie von draußen. Aber als er auf den Hof trat, war sie fort. Verdutzt sperrte er die Fabrik zu und redete dabei laut vor sich hin. »Nun sag mir einer, ist das Instinkt oder Berechnung?« Er schüttelte sorgenvoll den Kopf über das ewige Rätsel der Weiblichkeit, das in Guste verkörpert war. Vielleicht, so sagte sich Dietrich, ging es vorwärts mit Guste. Freilich ging es langsam. Die Ereignisse, die sich um den Prozess gruppierten, hatten ihr Eindruck gemacht, aber noch nicht genug. Auch hörte er nichts mehr von Vulko. Nachdem so vielversprechenden Schritt des Regierungspräsidenten beim Kriegerverein, wartete Dietrich unbedingt auf Weiteres. Eine Heranziehung, eine vertrauliche Verwendung, er wusste nicht wie und was. Der Harmonieball konnte es bringen. Warum hatten sonst die Schwestern Rollen bekommen im Stück der Präsidentin? Nur dauerte alles zu lange für Dietrichs Tatenlust. Es war eine Zeit voll Unruhe und Drang. Man quoll über von Hoffnungen, Aussichten, Plänen. In jeden Tag, der anfing, hätte man das alles auf einmal ergießen wollen. Und wenn es aus war, war er leer geblieben. Ein Trieb nach Bewegung erfasste Dietrich. Mehrmals versäumte er den Stammtisch und ging spazieren. Ohne Ziel und ins Freie, was sonst nicht vorkam. Er kehrte dem Mittelpunkt der Stadt den Rücken, stapfte mit dem Schritt eines von Tatkraft schweren Mannes die abendlich leere Meisestraße zu Ende, durchmaß die lange Gäbelchenstraße mit den vorstädtischen Gasthäusern, bei denen Fuhrleute ein- oder ausspannten, und kam auch unter der Vogtei vorbei. Dort oben saß, bewacht von einem Gitterfenster und einem Soldaten, der Herr Lauer, der sich dies nicht hätte träumen lassen. »Hochmut kommt vor dem Fall«, dachte Dietrich. »Wie man sich bettet, so liegt man.« Und obwohl er den Ereignissen, die den Fabrikbesitzer in die Vogtei geführt hatten, nicht ganz fremd war, schien Lauer ihm jetzt ein Wesen mit einem Keinsmal, ein unheimlicher Gesell. Einmal glaubte er, im Hof des Gefängnisses eine Gestalt zu bemerken. Es war schon zu dunkel, aber vielleicht ein Grusel überlief Dietrich, und er enteilte. Hinter dem Burgtor führte die Landstraße zu dem Hügel mit der Schweinichenburg, wo einst der kleine Dietrich gemeinsam mit Frau Hässling das Grausen vor dem Burggespenst genossen hatte. Solche Kindereien lagen ihm jetzt fern. Vielmehr bog er jedes Mal bald hinter dem Tor in die Gausenfelder Straße ein. Er hatte es sich nicht vorgenommen und tat es nur zögernd, denn es wäre ihm nicht lieb gewesen, wenn jemand ihn auf diesem Wege überrascht hätte. Aber es ließ ihn nicht. Die große Papierfabrik zog ihn an wie ein verbotenes Paradies. Er musste ihr auf einige Schritte nahe kommen, sie umkreisen, über ihre Mauern schnüffeln. Eines Abends war Dietrich aus dieser Tätigkeit aufgeschreckt durch Stimmen, die im Dunkeln schon ganz nahe waren. Kaum, dass er noch Zeit behielt, sich in den Graben zu kauern. Und während die Leute, wahrscheinlich Angestellte der Fabrik, die sich verspätet hatten, an seinem Versteck vorüberkamen, drückte Dietrich die Augen zu aus Furcht. Und auch weil er fühlte, ihr begehrliches Funkeln hätte ihn verraten können. Als er schon wieder beim Burgtor war, hatte er noch immer Herzklopfen und sah sich nach einem Glas Bier um. Gleich im Winkel des Tores stand der grüne Engel, eins der niedersten Gasthäuser, krumm vor Alter, schmutzig und übel beleumdet. Soeben verschwand in dem gewölbten Gang eine Frauensperson. Dietrich, von jäher Abenteuerlust gepackt, drang hinterdrein. Wie sie das rötliche Licht einer Stalllaterne durchschreiten musste, wollte die Person ihr Gesicht, das verschleiert war, auch noch mit dem Muff bedecken. Aber Dietrich hatte sie schon erkannt. »Guten Abend, Fräulein Zillig!« »Guten Abend, Herr Doktor!« Und da standen sie beide mit offenem Munde. Käthchen Zillig war die Erste, die etwas hervorbrachte. Von Kindern, die hier im Hause wohnten und die sie in die Sonntagsschule ihres Vaters bringen sollte. Dietrich setzte zum Sprechen an, aber sie redete weiter, immer hastiger. Nein, die Kinder wohnten eigentlich nicht hier, aber ihre Eltern verkehrten in der Schenke und die Eltern durften nichts wissen von der Sonntagsschule, denn sie waren Sozialdemokraten. Sie faselte. Und Dietrich, der zuerst nur an sein eigenes schlechtes Gewissen gedacht hatte, war darauf hingewiesen, dass Käthchen in einer noch viel verdächtigeren Lage sei. Er ersparte es sich also, seine Anwesenheit im grünen Engel zu erklären und schlug einfach vor, dann könne man in der Gaststube auf die Kinder warten. Käthchen weigerte sich angstvoll, irgendetwas zu verzehren, aber Dietrich bestellte aus eigener Machtvollkommenheit auch für sie Bier. »Prost«, sagte er. Und in seiner Miene lag die ironische Erinnerung daran, dass sie bei ihrer letzten Zusammenkunft im traulichen Wohnzimmer des Pfarrhauses sich beinahe verlobt hätten. Käthchen ward unter ihrem Schleier rot und blass und verschüttete ihr Bier. Immerfort flatterte sie kraftlos vom Stuhl auf und wollte fort. Aber Dietrich hatte sie hinter den Tisch in die Ecke geschoben und saß breit davor. »Nun müssen die Kinder aber gleich kommen«, sagte er gutmütig. Statt ihrer kam Jadas Sohn. Plötzlich stand er da und sah versteinert aus. Auch die beiden anderen regten sich nicht. »Also doch«, dachte Dietrich. Jadas Sohn schien etwas Ähnliches zu denken. Keiner der Herren fand Worte. Käthchen begann wieder von Kindern und Sonntagsschulen. Sie sprach flehend und weinte fast. Jadas Sohn hörte ihr mit Missbilligung zu. Er ließ sogar die Bemerkung fallen, gewisse Geschichten seien ihm zu verwickelt, und er blickte inquisitorisch auf Dietrich. »Im Grunde«, versetzte Dietrich, »ist es doch einfach. Fräulein Zillig sucht hier nach Kindern, und wir beide helfen ihr.« »Ob sie eins kriegt, kann man nicht wissen«, ergänzte Jadas Sohn schneidend. Da sagte Käthchen, »und von wem auch nicht.« Die Herren setzten die Gläser hin. Käthchen hatte es aufgegeben zu weinen. Sie schob sogar den Schleier hinauf und sah mit merkwürdig hellen Augen von einem zum anderen. Ihre Stimme hatte etwas Offenes, Unverblümtes bekommen. »Na ja, wenn Sie nun doch beide mal da sind«, setzte sie hinzu, indes sie aus Jadassons Dose eine Zigarette nahm. Und dann leerte sie auf einen Zug den Cognac, der vor Dietrich stand. Jetzt war es an Dietrich, nach Fassung zu ringen. Jadas Sohn schien nicht unbekannt mit Käthchens anderem Gesicht. Die beiden fuhren fort, Doppelsinnigkeiten auszutauschen, bis Dietrich sich gegen Käthchen entrüstete. »Heute lernt man sie aber gründlich kennen«, rief er und schlug auf den Tisch. Sofort hatte Käthchen ihr Damengesicht zurück. »Was meinen Sie eigentlich, Herr Doktor?« Jadas Sohn ergänzte, »Ich nehme an, dass Sie der Ehre der Dame nicht zu nahe treten wollen.« »Ich meine nur«, stammelte Dietrich, »so gefällt Fräulein Zillig mir viel besser.« Er rollte die Augen vor Ratlosigkeit. »Neulich, wie wir uns beinahe verlobt hätten, hat sie mir nicht halb so gefallen.« Da lachte Käthchen los, ein Gelächter ganz frei aus dem Herzen, wie Dietrich es auch noch nicht kannte. Ihm ward warm dabei, er lachte mit, Jadason auch. Alle drei wälzten sich lachend auf ihren Stühlen umher und riefen nach mehr Cognac. »Nun muss ich aber gehen«, sagte Käthchen, »sonst kommt Papa vor mir nach Haus. Er hat Krankenbesuche gemacht. Dabei verteilt er immer solche Bilder.« Sie zog zwei bunte Bildchen aus ihrer ledernen Tasche. »Da haben Sie auch welche. Ja, das Sohn bekam die Sünderin Magdalena, Dietrich das Lamm mit dem Hirten. Er war nicht zufrieden. Ich will auch eine Sünderin. Gretchen suchte, fand aber keine mehr. Also bleibt es bei dem Schaf, entschied sie, und man zog ab, Gretchen in der Mitte eingehängt. Ruckweise und in weitem Bogen schwenkten alle drei sich durch die schlecht beleuchtete Gäbelchenstraße dahin, wobei sie ein Kirchenlied sangen, das Gretchen angestimmt hatte. An einer Ecke erklärte sie, eilen zu müssen, und verschwand in der Seitengasse. »Adieu, Schaf«, rief sie Dietrich zu, der ihr vergeblich nachstrebte. Ja, das Sohn hielt ihn fest. Und plötzlich nahm er seine staatserhaltende Stimme an, um Dietrich zu überzeugen, dass dies alles nur ein zufälliger Scherz sei. »Es liegt durchaus nichts Missverständliches vor, das möchte ich feststellen.« »Ich denke nicht daran, hier etwas misszuverstehen«, sagte Dietrich. »Und wenn ich«, fuhr ja das Sohn fort, »den Vorzug hätte, von der Familie Zillig für eine nähere Verbindung in Aussicht genommen zu sein, dieser Vorfall würde mich keineswegs abhalten. Ich folge nur einer Ehrenpflicht, wenn ich dies ausspreche.« Dietrich erwiderte, »Ich weiß Ihr korrektes Verhalten voll und ganz zu würdigen.« Darauf schlugen die Herren die Absätze zusammen, schüttelten einander die Hände und trennten sich. Gretchen und Janas Sohn hatten beim Abschied ein Zeichen ausgetauscht. Dietrich war überzeugt, sie würden sich gleich jetzt wieder im grünen Engel zusammenfinden. Er öffnete den Winterrock, ein Hochgefühl schwellte ihn, weil er eine bösartige Falle aufgedeckt und sich streng kommandomäßig aus der Sache gezogen hatte. Er empfand eine gewisse Achtung und Sympathie für Janasson. Auch er selbst würde so gehandelt haben. Unter Männern verständigte man sich. Aber so ein Weib! Käthchens anderes Gesicht, die Pfarrerstochter, der unvermutet das entfesselte Weib ins Gesicht gestiegen war, dies tückische Doppelwesen, so fremd der Biederkeit, die Dietrich am Grunde seines eigenen Herzens wusste, es erschütterte ihn wie ein Blick ins Bodenlose. Er knöpfte den Rock wieder zu. Es gab also noch andere Welten außerhalb der bürgerlichen, als nur die, worin jetzt der Herr Lauer lebte. Schnaufend setzte er sich zum Abendessen. Seine Stimmung schien so bedrohlich, dass die drei Frauen Schweigen bewahrten. Frau Häßling nahm ihren Mut zusammen. »Schmeckt es dir nicht, mein lieber Sohn?« Anstatt einer Antwort herrschte Dietrich die Schwestern an. »Mit Gretchen Zillig verkehrt ihr nicht mehr.« Da sie ihn ansahen, errötete er und stieß drohend aus, »Sie ist eine Verworfene!« Aber sie verzogen nur den Mund. Und auch die furchtbaren Andeutungen, in denen er sich polternd erging, schienen sie nicht weiter aufzuregen. »Du sprichst wohl von Jadasson?« fragte Magda endlich, ganz gelassen. Dietrich fuhr zurück. Sie waren also eingeweiht und mitverschworen. Alle Weiber wahrscheinlich, auch Guste Deimchen. Die hatte schon einmal davon angefangen. Er musste sich die Stirn trocknen. Magda sagte, »Wenn du vielleicht ernste Absichten gehabt hast bei Käthchen, uns hast du ja nicht gefragt.« Worauf Dietrich, um sein Ansehen zu verteidigen, dem Tisch einen Stoß gab, dass alle aufkreischten. »Er verbitte sich derartige Zumutungen«, schrie er. »Es gebe hoffentlich noch anständige Mädchen.« Frau Häßling bat zitternd, »Du brauchst ja nur deine Schwestern anzusehen, mein lieber Sohn.« Und Dietrich sah sie wirklich an. Er blinzelte, und er überlegte zum ersten Mal nicht ohne Bangen, was diese beiden weiblichen Wesen, die seine Schwestern waren, bisher wohl mit ihrem Leben angefangen hatten. »Ach, was«, entschied er und richtete sich stramm auf, »euch zieht man einfach die Kandare fester. Wenn ich eine Frau habe, die soll sich wundern.« Da die Mädchen einander zulächelten, erschrak er, denn er hatte an Guste Deimchen gedacht. Und vielleicht dachten auch sie mit ihrem Lächeln an Guste. Zu trauen war keiner. Er sah Guste vor sich, weißblond mit dem dicken, rosigen Gesicht. Ihre fleischigen Lippen öffneten sich. Sie streckte ihm die Zunge heraus. Das hatte vorhin Gretchen Zillig getan, als sie ihm »Adieu, Schaf« zurief. Und Guste, die ihr im Typus so ähnlich war, würde mit ausgestreckter Zunge und in halb betrunkenem Zustand genauso ausgesehen haben. Magda sagte eben, »Gretchen ist schön dumm. Aber begreiflich ist es ja, wenn man so lange warten muss und keiner kommt.« Sofort griff Emmy ein. »Wen meinst du bitte?« Wenn Käthchen sich mit irgendeinem Kienast begnügt hätte, würde sie auch nicht mehr warten. Magda, im Bewusstsein, die Tatsachen für sich zu haben, blähte einfach ihre Bluse auf und schwieg. Überhaupt, Emmy warf die Serviette hin und erhob sich. Wie kannst du das gleich glauben, was die Männer von Käthchen reden? Das ist abscheulich. Sollen wir denn alle wehrlos sein gegen ihren Klatsch? Empört ließ sie sich in der Ecke nieder und begann zu lesen. Magda hob nur die Schultern, indes Diederich angstvoll und vergeblich nach einem Übergang suchte, um zu fragen, ob vielleicht auch Guste Deimchen bei einer so langen Verlobung. »Es gibt Situationen«, äußerte er, »wo es nicht mehr Klatsch ist.« Da schleuderte Emmy auch das Buch hin. »Und wenn schon, Käthchen tut, was sie will. Wir Mädchen haben ebenso gut wie ihr das Recht, unsere Individualität auszuleben. Die Männer sollen froh sein, wenn sie uns dann nachher noch kriegen.« Diederich stand auf. »Das will ich in meinem Hause nicht hören«, sagte er ernst, und er blitzte Magda so lange an, bis sie nicht mehr lachte. Frau Hässling brachte ihm die Zigarre. »Von meinem Diedel weiß ich ganz genau, dass er so eine niemals heiraten wird.« Sie streichelte ihn tröstend. Er versetzte mit Nachdruck, »Ich kann mir nicht denken, Mutter, dass ein echter deutscher Mann das jemals getan hat.« Sie schmeichelte, »Oh, alle sind nicht so ideal wie mein lieber Sohn. Manche denken materieller und nehmen mit dem Geld auch mal was in Kauf, worüber die Leute reden.« Unter seinem gebieterischen Blick schwatzte sie angstvoll weiter. »Zum Beispiel Deimchen. Gott, nun, er ist tot und es kann ihm gleich sein, aber seinerzeit hat man doch viel geredet.« Jetzt sahen alle drei Kinder sie fordernd an. »Na ja«, erklärte sie schüchtern, »das mit Frau Deimchen und dem Herrn Buck. Guste kam doch zu früh.« Nach diesem Ausspruch musste Frau Hässling sich hinter den Ofenschirm zurückziehen, denn alle drei drangen gleichzeitig auf sie ein. »Das ist das Neueste«, riefen Emmy und Magda. »Also wie war die Geschichte?« Wogegen Diederich donnernd dem Weiberklatsch Einhalt gebot. »Wenn wir deinen Männerklatsch angehört haben«, riefen die Schwestern und suchten ihn fortzudrängen von dem Ofenschirm. Die Mutter sah händeringend in das Handgemenge. »Ich habe doch nichts gesagt, Kinder, nur damals sagten es alle. Und der Herr Buck hat der Frau Deimchen doch auch die Mitgift geschenkt.« »Also daher«, rief Magda, »so sehen in der Familie Deimchen die Erbonkel aus, daher die goldenen Taschen.« Diederich verteidigte Gustes Erbschaft. »Sie kommt aus Magdeburg.« »Und der Bräutigam?«, fragte Emmy. »Kommt er auch aus Magdeburg?« Plötzlich verstummten alle und sahen einander an, wie betäubt. Dann kehrte Emmy ganz still auf das Sofa zurück. Sie nahm sogar das Buch wieder auf. Magda fing an, den Tisch abzuräumen. Auf den Ofenschirm, hinter dem Frau Hässling sich duckte, schritt Diederich zu. »Siehst du nun, Mutter, wohin es führt, wenn man seine Zunge nicht hütet? Du willst doch wohl nicht behaupten, dass Wolfgang Buck seine eigene Schwester heiratet?« Wimmernd kam es aus der Tiefe. »Ich kann doch nichts dafür, mein lieber Sohn. Ich dachte schon längst nicht mehr an die alte Geschichte. Und es ist ja auch nicht sicher. Kein lebender Mensch weiß mehr etwas.« Aus ihrem Buch heraus warf Emmy dazwischen. »Der alte Herr Buck wird wohl wissen, wo er jetzt das Geld für seinen Sohn holt.« Und in das Tischtuch hinein, das sie faltete, sagte Magda, »es soll manches vorkommen.« Da hob Diederich die Arme, als habe er die Absicht, den Himmel anzurufen. Rechtzeitig unterdrückte er aber das Entsetzen, das ihn übermannen wollte. »Bin ich denn hier unter Räuber und Mörder gefallen?«, fragte er sachlich und ging in strammer Haltung zur Tür. Dort wandte er sich um. »Ich kann euch natürlich nicht hindern, eure feine Wissenschaft in die Stadt hinaus zu posaunen. Was mich betrifft, ich werde erklären, dass ich mit euch nichts mehr zu tun habe. In die Zeitung werde ich es setzen.« Und er ging ab. Er vermied den Ratskeller und bedachte einsam bei Klapsch eine Welt, in der solche Gräuel umgingen. Dagegen war mit Gaumont-mäßigem Verhalten freilich nicht aufzukommen. Wer den Buchs ihren schändlichen Raub abjagen wollte, durfte auch vor starken Mitteln nicht zurückschrecken. »Mit gepanzerter Faust«, sagte er ernst in sein Bier hinein, und das Deckelklappen, womit er das vierte Glas herbeirief, klang wie Schwertgeklirr. Nach einer Weile verlor seine Haltung an Härte. Bedenken kamen. Sein Eingreifen würde immerhin bewirken, dass die ganze Stadt mit den Fingern auf Guste Deimchen zeigte. Kein Mann, der halbwegs Gourmand hatte, heiratete solch ein Mädchen noch. Diederichs eigenstes Empfinden sagte es ihm, seine eingewurzelte Erziehung zur Mannhaftigkeit und zum Idealismus. Schade. Schade um Gustes 350.000 Mark, die nun herrenlos und ohne Bestimmung waren. Die Gelegenheit wäre günstig gewesen, ihnen eine zu geben. Diederich schüttelte den Gedanken mit Entrüstung ab. Er erfüllte nur seine Pflicht. Ein Verbrechen galt es zu verhindern. Das Weib mochte dann sehen, wo es blieb im Kampf der Männer. Was lag an einem dieser Geschöpfe, die ihrerseits, Diederich hatte es erfahren, jedes Verrates fähig waren? Nur noch des fünften Glases bedurfte es, und sein Entschluss stand fest. Beim Morgenkaffee bekundete er ein großes Interesse für die Toiletten der Schwestern zum Harmonieball. 2 Tage nur mehr und noch nichts fertig. Die Hausschneiderin war so selten zu haben gewesen. Sie nähte jetzt bei Buchs, Tietz, Harnisch und überall. Die große Inanspruchnahme dieses Mädchens schien Diederich geradezu mit Bewunderung zu erfüllen. Er erbot sich, selbst hinzugehen und sie, koste es, was es wolle, zur Stelle zu schaffen. Nicht ohne Mühe gelang es ihm. Zum 2. Frühstück begab er sich alsdann so geräuschlos, dass nebenan im Wohnzimmer das Gespräch nicht gestört ward. Gerade erging sich die Hausschneiderin in Anspielungen auf einen Skandal, der bestimmt sei, alles Dagewesene in den Schatten zu stellen. Die Schwestern schienen ganz ahnungslos, und als endlich Namen fielen, zeigten sie sich entsetzt und ungläubig. Frau Hässling beklagte es am lautesten, dass Fräulein Gerit so etwas auch nur denken könne. Die Schneiderin beteuerte dagegen, in der ganzen Stadt wisse man es schon. Soeben komme sie von der Bürgermeisterin Scheffelweis, deren Mutter geradezu verlangt habe, dass ihr Schwiegersohn einschreite. Dennoch machte es ihr Mühe, die Damen zu überzeugen. Diederich hatte den Vorgang eher umgekehrt erwartet. Er war zufrieden mit den Seinen. Aber hatten die Wände tatsächlich Ohren gehabt? Man war zu glauben versucht, dass ein Gerücht in einem verschlossenen Zimmer ausgebrochen, mit dem Rauch des Ofens hinaus über die ganze Stadt zog. Beruhigt war er trotzdem noch nicht. Er sagte sich, dass das gesunde Empfinden des arbeitenden Volkes unter Umständen ein Faktor sei, den man billigen und sogar benutzen könne. Bis zum Mittagessen ging er um Napoleon Fischer herum. Da, es läutete schon, entstand bei der Satiniermaschine ein gellendes Geschrei. Und Diederich und der Maschinenmeister, die gleichzeitig hinstürzten, zogen gemeinsam den Arm einer jungen Arbeiterin heraus, der von einer Stahlwalze ergriffen worden war. Er troff von schwarzem Blut. Diederich ließ sofort nach dem städtischen Krankenhaus telefonieren. Inzwischen, so übel der Anblick des Armes ihn machte, blieb er selbst dabei, während der Person ein Notverband angelegt ward. Sie sah zu, leise wimmernd und mit Augen weich im Entsetzen, wie ein junges Tier, das getroffen ist. Diederichs menschenfreundliche Frage nach ihren häuslichen Verhältnissen verstand sie nicht. Napoleon Fischer antwortete für sie. Ihr Vater war durchgegangen, die Mutter bettlägerig. Das Mädchen ernährte sich und ihre 2 kleinen Geschwister. Sie war erst 14 Jahre alt. »Das sehe man ihr nicht an«, meinte Diederich. Übrigens seien die Arbeiterinnen oft genug vor der Maschine gewarnt worden. Sie hat sich das Unglück selbst zuzuschreiben. Ich bin zu nichts verpflichtet. Na, sagte er milder, nun kommen Sie mal mit, Fischer. Im Kontor schenkte er 2 Cognacs ein. Das kann man brauchen auf den Schrecken. Sagen Sie ehrlich, Fischer, glauben Sie, dass ich zahlen muss? Die Schutzvorrichtung an der Maschine halten Sie doch wohl für genügend. Und der Maschinenmeister die Achseln zuckte, Sie wollen sagen, ich kann es auf einen Prozess ankommen lassen. Das tue ich aber nicht. Ich zahle gleich. Napoleon Fischer zeigte verständnislos sein großes gelbes Gebiss und Diederich fuhr fort. Ja, so bin ich. Sie dachten wohl, das könnte bloß der Herr Lauer. Was den betrifft, so sind Sie ja jetzt durch Ihr eigenes Parteiblatt über seine Arbeiterfreundlichkeit aufgeklärt. Ich lasse mich freilich nicht wegen Majestätsbeleidigung einsperren und mache dadurch meine Arbeiter brotlos. Ich suche mir praktischere Mittel aus, um meine soziale Gesinnung zu bekunden. Er machte eine feierliche Pause. Und darum habe ich mich entschlossen, dem Mädchen die ganze Zeit, die es im Krankenhaus liegt, seinen Lohn weiterzuzahlen. »Wie viel ist es denn?« fragte er rasch. »1,50 Mark«, sagte Napoleon Fischer. »Naja, soll sie 8 Wochen liegen. Ewig natürlich geht es nicht.« »Sie ist erst 14«, sagte Napoleon Fischer von unten. »Sie kann Schadenersatz verlangen.« Dietrich erschrak. Er schnaufte. Napoleon Fischer hatte schon wieder sein unbestimmbares Grinsen aufgesetzt und sah seinem Arbeitgeber auf die Faust, die angstvoll in der Tasche geballt war. Dietrich zog sie hervor. »Und setzen Sie die Leute von meinem hochherzigen Entschluss in Kenntnis. Das passt Ihnen wohl nicht in den Kram. Die Gemeinheiten der Kapitalisten erzählt ihr euch natürlich lieber. In euren Versammlungen schwingt ihr jetzt wahrscheinlich große Reden über Herrn Buck.« Napoleon Fischer sah verständnislos aus, was Dietrich nicht beachtete. »Ich finde es wohl auch nicht eben schön«, fuhr er fort, »wenn jemand seinen Sohn ausgerechnet das Mädchen heiraten lässt, mit dessen Mutter er selbst was gehabt hat. Und zwar vor der Geburt der Tochter. Aber...« In Napoleon Fischers Gesicht begann es zu arbeiten. »Aber«, wiederholte Dietrich stark, »ich wäre durchaus nicht einverstanden, wenn meine Leute sich deswegen den Mund verrenken. Und wenn Sie, Fischer, nun vielleicht die Arbeiter gegen die städtischen Behörden aufhetzen, weil ein Magistratsrat etwas getan hat, was ihm keiner beweisen kann.« Seine Faust schlug entrüstet durch die Luft. »Mir hat man schon nachgesagt, dass ich den Prozess Lauer angezettelt habe. Ich will an nichts schuld sein. Meine Leute sollen sich ruhig halten.« Seine Stimme ward vertraulicher. Er neigte sich näher zu dem anderen hin. »Na, und weil ich Ihren Einfluss kenne, Fischer?« Plötzlich war seine Hand offen und auf ihrer Fläche lagen 3 große Goldstücke. Napoleon Fischer sah sie und verzerrte das Gesicht, als erblicke er den Teufel. »Nein«, rief er, »und abermals nein. Meine Überzeugung kann ich nicht verraten. Für allen Mammon der Welt nicht.« Er hatte rote Augen und kreischte. Dietrich wich zurück. So nah hatte er dem Umsturz noch nie ins Gesicht gesehen. »Die Wahrheit muss ans Licht«, kreischte Napoleon Fischer. »Dafür werden wir Proletarier sorgen. Das können Sie nicht verhindern, Herr Doktor. Die Schandtaten der besitzenden Klasse...« Dietrich hielt ihm schnell noch einen Cognac hin. »Fischer«, sagte er eindringlich, »das Geld biete ich Ihnen dafür, dass mein Name in der Sache nicht genannt wird.« Aber Napoleon Fischer wehrte ab. Ein hoher Stolz erschien in seiner Miene. »Zeugniszwang, Herr Doktor, üben wir nicht. Wir nicht. Wer uns mit Agitationsstoff versorgt, hat nichts zu fürchten.« »Dann ist alles in Ordnung«, sagte Dietrich erleichtert. »Ich wusste schon, Fischer, dass Sie ein großer Politiker sind und darum, wegen des Mädchens, ich meine die verunglückte Arbeiterin. Ich habe Ihnen soeben mit meiner Mitteilung über die Buckschen Schweinereien einen Gefallen getan.« Napoleon Fischer grinste geschmeichelt. »Weil Herr Doktor sagen, dass ich ein großer Politiker bin, ich will von dem Schadenersatz weiter nicht reden. Intimitäten aus den ersten Kreisen sind für uns doch wichtiger als so ein Mädchen«, ergänzte Dietrich. »Sie denken immer als Politiker.« »Immer«, bestätigte Napoleon Fischer. »Mahlzeit, Herr Doktor.« Er zog sich zurück, indes Dietrich feststellte, dass die proletarische Politik ihre Vorzüge habe. Er schob seine 3 Goldstücke wieder in die Tasche. Am Abend des nächsten Tages waren alle Spiegel des Hauses im Wohnzimmer zusammengetragen. Emmy, Magda und Inge Dietz drehten sich dazwischen umher, bis ihnen die Hälse schmerzten. Dann ließen sie sich nervös auf den Rand eines Stuhles nieder. »Mein Gott, es ist doch Zeit!« Aber Dietrich war fest entschlossen, nicht wieder zu früh zu kommen, wie beim Prozess Lauer. Die ganze Wirkung der Persönlichkeit ging zum Teufel, wenn man zu früh da war. Als sie endlich gingen, entschuldigte Inge Dietz sich nochmals bei Frau Häßling, dass sie ihr den Platz im Wagen wegnehme. Nochmals sagte Frau Häßling, »Ach Gott, es ist gern geschehen. Ich, alte Frau, bin zu schwach für so was Großes. Genießt ihr es nur, Kinder.« Und sie umarmte unter Tränen ihre Töchter, die kühl abwehrten. Denn sie wussten, dass die Mutter bloß Angst hatte, weil jetzt überall von nichts weiter gesprochen wurde als von der furchtbaren Klatschgeschichte, an der sie selbst schuld war. Im Wagen fing Inge gleich wieder davon an. Na, Buchs und Deimchens. Gespannt bin ich bloß, ob sie heute die edle Dreistigkeit haben und da sind. Magda sagte ruhig, das müssen sie wohl, sonst geben sie ja zu, dass es wahr ist. Na, wenn schon, erklärte Emmy, ich finde, dass das ihre Sache ist. Ich rege mich darüber nicht auf. Ich auch nicht, setzte Dietrich hinzu. Ich habe es eigentlich erst heute Abend von Ihnen gehört, Fräulein Dietz. Hierüber geriet Inge Dietz außer sich. So leicht dürfe man den Skandal denn doch nicht nehmen. Ob er glaube, dass sie sich das Ganze ausgedacht habe. Die Buchs haben schon längst Butter auf dem Kopf wegen der Sache. Das wissen ihre eigenen Dienstboten. Also Dienstbotenklatsch, sagte Dietrich, während er einen kleinen Stoß erwiderte, den Magda ihm mit dem Knie gab. Dann musste man schon aussteigen und die Stufen hinuntergehen, die den neuen Teil der Kaiser-Wilhelm-Straße mit der tiefgelegenen alten Rieke-Straße verbanden. Dietrich fluchte, denn es begann zu regnen. Die Ballschuhe wurden nass. Auch standen vor dem Festlokal Proleten, die feindselig gafften. Hätte man nicht, als der ganze Stadtteil höher gelegt wurde, auch dieses Gerümpel niederreißen können. Das historische Harmoniehaus hatte erhalten werden sollen, als ob die Stadt nicht die Mittel gehabt hätte, in zentraler Lage ein modernes, erstklassiges Gesellschaftsgebäude zu bauen. In dem alten Kasten roch es ja nach Moder. Und gleich beim Eingang kicherten immer die Damen, weil eine Statue der Freundschaft dastand, die zwar eine hohe Perücke, aber sonst nichts anhatte. »Vorsicht«, sagte Dietrich auf der Treppe, »sonst brechen wir ein.« Denn die beiden dünnen Bogen der Treppe griffen durch die Luft wie zwei vom Alter abgemagerte Arme. Das braune Rosa ihres Holzes war blass geworden. Droben aber, wo sie sich vereinigten, lächelte auf dem Geländer aus seinem blanken Marmorgesicht noch immer der bezopfte Bürgermeister, der dies alles der Stadt hinterlassen hatte und der ein Buck gewesen war. Dietrich sah ungnädig an ihm vorbei. In der tiefen Spiegelgalerie war es ganz still. Eine einzelne Dame nur hielt sich da hinten auf. Sie schien durch einen Türspalt in den Festsaal zu spähen. Und plötzlich wurden die Mädchen von Entsetzen ergriffen. Die Vorstellung hatte begonnen. Magda stürzte durch die Galerie und brach in Weinen aus. Da drehte die Dame sich um, mit dem Finger auf den Lippen. Es war Frau von Vulko, die Dichterin. Sie lächelte erregt und flüsterte, »Es geht gut, mein Stück gefällt. Sie kommen gerade rechtzeitig, Fräulein Häßling. Gehen Sie nur und kleiden Sie sich um.« Ach ja, Emmy und Magda hatten erst im zweiten Akt zu tun. Auch Dietrich hatte den Kopf verloren, indes die Schwestern mit Inge Dietz, die ihnen helfen sollte, durch die Nebenräume nach der Garderobe eilten, stellte er sich der Präsidentin vor und blieb ratlos stehen. »Jetzt dürfen Sie nicht hinein, es würde stören«, sagte sie. Dietrich stammelte Entschuldigungen, und dann rollte er die Augen, wobei er zwischen den gemalten Ranken der halb erblindeten Wandspiegel seinem geheimnisvoll blassen Abbild begegnete. Der zartgelbe Lack der Wände zeigte launische Sprünge, und auf den Panneaus starben die Farben der Blumen und Gesichter. Frau von Vulko schloss eine kleine Tür, durch die jemand einzutreten schien, eine Schäferin mit ihrem bebänderten Stab. Sie schloss die Tür ganz vorsichtig, damit nur die Vorstellung nicht gestört werde. Aber es flog doch ein wenig Staub auf, als sei es Puder aus dem Haar der gemalten Schäferin. »Dies Haus ist so romantisch«, flüsterte Frau von Vulko. »Finden Sie nicht auch, Herr Doktor? Wenn man sich hier im Spiegel sieht, glaubt man, einen Reifrock anzuhaben.« Worauf Dietrich, immer ratloser, ihr Hängekleid ansah. Die entblößten Schultern waren hohl und nach vorn gebogen, die Haare von slawischem Weißblond, und Frau von Vulko trug einen Zwicker. »Sie passen hier glänzend herein, Frau Präsidentin.« »Frau Gräfin«, verbesserte er und sah sich mit einem Lächeln belohnt für seine kühne Schmeichelei. Nicht jeder würde Frau von Vulko so treffsicher daran erinnert haben, dass sie eine geborene Gräfin Züsewitz war. »Tatsächlich«, bemerkte sie, »sollte man kaum glauben, dass dies Haus seinerzeit nicht für eine wirklich vornehme Gesellschaft gebaut worden ist, sondern nur für die guten, netziger Bürger. Sie lächelte nachsichtig. »Ja, das ist komisch«, bestätigte Dietrich mit einem Kratzfuß. »Aber heute können sich zweifellos nur Frau Gräfin hier ganz zu Hause fühlen.« »Sie haben gewiss Sinn für das Schöne«, vermutete Frau von Wulkow, und da Dietrich es bestätigte, erklärte sie, dann dürfe er den ersten Akt doch nicht ganz versäumen, sondern müsse durch den Türspalt sehen. Sie selbst trat schon längst von einem Fuß auf den anderen. Sie wies mit dem Fächer nach der Bühne. »Herr Major Kunze wird gleich abgehen. Er ist ja nicht besonders gut, aber was wollen Sie? Er sitzt im Vorstand der Harmonie und hat den Leuten die künstlerische Bedeutung meines Werkes erst zum Verständnis gebracht.« Indes Dietrich den Major unschwer wiedererkannte, denn er hatte sich gar nicht verändert, erläuterte die Dichterin ihm in fliegender Geläufigkeit die Vorgänge. Das junge Bauernmädchen, mit dem Kunze sich unterhielt, war seine natürliche Tochter, also eine Grafentochter, weshalb das Stück denn auch »Die heimliche Gräfin« hieß. Gerade klärte Kunze sie, bärbeißig wie immer, über diesen Umstand auf. Auch eröffnete er ihr, er werde sie mit einem armen Vetter verheiraten und ihr die Hälfte seiner Besitztümer vererben. Hierüber herrschte, als er abgegangen war, laute Freude bei dem Mädchen und ihrer Pflegemutter, der braven Pächtersfrau. »Wer ist denn die schreckliche Person?« fragte Dietrich, bevor er es bedacht hatte. Frau von Wulkow war erstaunt. »Es ist doch die komische Alte vom Stadttheater. Wir hatten sonst niemand für die Rolle. Aber meine Nichte spielt ganz gern mit ihr.« Und Dietrich erschrak. Mit der schrecklichen Person hatte er die Nichte gemeint. »Das Fräulein Nichte ist ganz reizend«, beteuerte er schnell und blinzelte entzückt nach dem dicken roten Gesicht, das gleich auf den Schultern saß. Und es waren Wulkows Schultern. »Talent hat sie aber auch«, setzte er der Sicherheit wegen hinzu. Frau von Wulkow wisperte, »passen Sie nur auf!« Und da kam aus der Kulisse Assessor Jadas Sohn. Welch eine Überraschung! Er hatte ganz neue Bügelfalten und trug in seinem imposant geschweiften Cutaway eine riesenhafte Plastronkrawatte mit einem roten Funkelstein von entsprechendem Umfang. Aber so sehr der Stein auch funkelte, Jadas Sohns Ohren überstrahlten ihn. Da sein Kopf frisch geschoren und sehr platt war, standen die Ohren frei heraus und beleuchteten wie zwei Lampen seine festliche Pracht. Er spreizte die gelb behandschuhten Hände, als plädierte er für viele Jahre Zuchthaus, und tatsächlich sagte er der Nichte, die geradezu konsternierend schien, und der heulenden komischen Alten die peinlichsten Dinge. Frau von Wulkow wisperte, »Er ist ein schlechter Charakter.« »Und ob«, sagte Dietrich mit Überzeugung. »Kennen Sie denn mein Stück?« »Ach so, nein, aber ich sehe schon, was er will.« Nämlich Jadas Sohn, der Sohn und Erbe des alten Grafen Kunze war, hatte gelauscht und war nicht gesonnen, die Hälfte seiner ihm von Gott verliehenen Besitztümer an die Nichte abzutreten. Er verlangte gebieterisch, dass sie augenblicklich das Feld räume, widrigenfalls er sie als Erbschleicherin verhaften und Kunze entmündigen lassen werde. »Das ist eine Gemeinheit«, bemerkte Dietrich. »Sie ist doch seine Schwester.« Die Dichterin erklärte ihm, »Nun ja, aber andererseits hat er recht, wenn er ein Fideikommiss aus den Gütern machen will. Er arbeitet eben für das ganze Geschlecht, mag auch der Einzelne zu kurz kommen. Für die heimliche Gräfin ist das natürlich tragisch.« »Wenn man es recht bedenkt«, Dietrich war hocherfreut. Dieser aristokratische Gesichtspunkt kam auch ihm selbst zustatten, wenn er keine Neigung fühlte, Magda bei ihrer Verheiratung am Geschäft zu beteiligen. »Frau Gräfin, Ihr Stück ist erstklassig«, sagte er, durchdrungen. Aber da zog Frau von Wulkow ihn angstvoll am Arm. Im Publikum entstanden Geräusche, es scharrte, schnupfte sich aus und kicherte. »Er übertreibt«, stöhnte die Dichterin, »ich habe es ihm immer gesagt.« Denn Jadas Sohn führte sich wirklich unerhört auf. Die Nichte samt der komischen Alten klemmte er hinter den Tisch ein und füllte mit den tobenden Bekundungen seiner gräflichen Persönlichkeit die ganze Bühne. Je mehr das Haus ihn missbilligte, desto herausfordernder lebte er dort oben sich aus. Jetzt zischte man sogar. Ja, mehrere wandten sich nach der Tür um, hinter der Frau von Wulkow bebte, und zischten. Vielleicht geschah es nur, weil die Tür kreischte, aber die Dichterin fuhr zurück, sie verlor den Zwicker und tastete in hilflosem Entsetzen durch die Luft, bis Diederich ihn ihr zurückbrachte. Er versuchte, sie zu trösten. »Es hat nichts zu sagen. Ja, das Sohn geht doch hoffentlich bald ab.« Sie horchte durch die geschlossene Tür. »Ja, Gott sei Dank«, plapperte sie, und die Zähne schlugen ihr aufeinander. »Jetzt ist er fertig. Jetzt flieht meine Nichte mit der komischen Alten, und dann kommt Kunze wieder mit dem Leutnant, wissen Sie.« »Ein Leutnant spielt auch mit?« fragte Diederich achtungsvoll. »Ja, das heißt, er ist noch auf dem Gymnasium. Er ist ein Sohn des Herrn Landgerichtsdirektor Spritius, der arme Verwandte, wissen Sie, den der alte Graf seiner Tochter zum Mann geben will. Er verspricht dem Alten, dass er die heimliche Gräfin in der ganzen Welt suchen wird.« »Sehr begreiflich«, sagte Diederich. »Es liegt in seinem eigenen Interesse. Sie werden sehen, er ist ein edler Mensch. Aber ja, das Sohn, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Frau Gräfin, den hätten Sie nicht mitspielen lassen sollen«, sagte Diederich vorwurfsvoll und mit heimlicher Genugtuung, »schon wegen der Ohren.« Frau von Vulko sagte niedergeschlagen, »ich dachte nicht, dass Sie auf der Bühne so wirken würden. Glauben Sie nun, dass es ein Misserfolg wird?« »Frau Gräfin«, Diederich legte die Hand auf das Herz, »ein Stück wie die heimliche Gräfin ist nicht so leicht umzubringen.« »Nicht wahr? Es kommt beim Theater doch wohl auf die künstlerische Bedeutung an.« »Gewiss. Freilich, so ein paar Ohren haben auch viel Einfluss.« Und Diederich machte ein bedenkliches Gesicht. Frau von Vulko rief flehend aus, »wo doch der zweite Akt noch viel besser ist. Er spielt in einer protzigen Fabrikantenfamilie und die heimliche Gräfin dient dort als Stubenmädchen. Dann ist er ein Klavierlehrer, kein feiner Mensch. Eine der Töchter hat er sogar geküsst und nun macht er der Gräfin einen Heiratsantrag, den sie natürlich weit von sich weist. Ein Klavierlehrer, wie könnte sie?« Diederich bestätigte, es sei ausgeschlossen. »Aber nun sehen Sie, wie tragisch. Die Tochter, die sich von dem Klavierlehrer hat küssen lassen, verlobt sich auf einem Ball mit einem Leutnant. Und wie der Leutnant ins Haus kommt, da ist es derselbe Leutnant, der...« »Oh Gott, Frau Gräfin!« Diederich streckte schützend die Hände vor, ganz erregt durch so viele Verwicklungen. »Wie kommen Sie nur auf all die Geschichten?« Die Dichterin lächelte leidenschaftlich. »Ja, nämlich, das ist das Interessanteste. Nachher weiß man es nicht mehr. Es geht so geheimnisvoll zu im Gemüt. Manchmal denke ich mir, ich muss es geerbt haben.« »Haben Sie denn so viele Dichter in Ihrer werten Familie?« »Das nicht. Aber wenn nicht mein großer Vorfahre die Schlacht bei Kröchenwerda gewonnen hätte, wer weiß, ob ich die heimliche Gräfin geschrieben haben würde. Es kommt schließlich immer auf das Blut an.« Bei dem Namen der Schlacht machte Diederich einen Kratzfuß und er wagte nichts mehr zu fragen. »Jetzt muss gleich der Vorhang fallen«, sagte Frau von Vulko. »Hören Sie etwas?« Er hörte nichts. Nur für die Dichterin gab es nicht Tür noch Wände. »Jetzt schwört der Leutnant der fernen Gräfin die ewige Treue«, flüsterte sie. »So«, und alles Blut wich ihr aus dem Gesicht. Gleich darauf schoss es heftig zurück. Man klatschte. Nicht stürmisch, aber man klatschte. Die Tür ward von drinnen geöffnet. Dort hinten rollte nochmals der Vorhang auf, und da der junge Spritius und die Wulkowsche Nichte hervorkamen, ward der Beifall lebhafter. Plötzlich schnellte aus der Kulisse Jadassohn, pflanzte sich vor die beiden und machte miede, den Erfolg einzuheimsen, worauf gezischt ward. Frau von Vulko wandte sich entrüstet ab. Der Schwiegermutter des Bürgermeisters Scheffelweiß und der Landgerichtsrätin Harnisch, die ihr Glück wünschten, erklärte sie, »Herr Assessor, ja, das Sohn ist als Staatsanwalt unmöglich. Ich werde es meinem Mann sagen.« Die Damen gaben den Ausspruch sofort weiter und hatten viel Erfolg damit. Plötzlich war die Spiegelgalerie voll von Gruppen, die über Jadassons Ohren herfielen. Die Präsidentin hat recht wacker gedichtet, nur Jadassons Ohren. Als man hörte, dass Jadasson im zweiten Akt nicht mehr wiederkomme, war man doch enttäuscht. Wolfgang Buck ging mit Guste Deimchen auf Diederich zu. »Haben Sie gehört?« fragte er. Ja, das soll eine Amtshandlung vornehmen und seine Ohren konfiszieren. Dietrich sagte missbilligend: Ich mache keine Witze, wenn es jemandem schlecht geht. Und dabei überwachte er eifrig die Blicke, die Buck und seine Begleiterin trafen. Alle Mienen lebten auf, wenn sie die beiden erblickten. Ja, das Sohn war vergessen. Vom Ausgang trug die dünne Schreistimme des Professors Kühnchen etwas durch den Wirrwarr, das klang wie Affenschande. Da die Pastorin Zillig ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm legte, wandte er sich her, und jetzt verstand man es deutlich. Eine ausgewachsene Affenschande ist es. Guste sah sich um. Sie bekam Schlitzaugen. »Dort sprechen Sie auch davon«, sagte sie geheimnisvoll. »Wovon?« stammelte Dietrich. »Wir wissen schon. Und wer es aufgebracht hat, weiß ich auch.« Hier brach Dietrich der Schweiß aus. »Was haben Sie denn?« fragte Guste. Buck, der durch die Seitentür nach dem Buffet schielte, sagte phlegmatisch: »Hässling ist ein vorsichtiger Politiker. Er hört nicht gern mit an, dass der Bürgermeister zwar einerseits ein guter Ehemann ist, aber andererseits auch seiner Schwiegermutter nichts abschlagen kann.« Sofort ward Dietrich dunkelrot. »Das ist eine Gemeinheit. Wie kann jemand sich solch eine Gemeinheit ausdenken?« Guste kicherte heftig. Buck blieb unbewegt. »Erstens scheint es Tatsache zu sein, denn die Frau Bürgermeister hat die beiden überrascht und sich einer Freundin anvertraut. Dann aber lag es ja auf der Hand.« Guste brachte hervor: »Na, Sie, Herr Doktor, wären natürlich nie darauf gekommen.« Dabei blinzelte sie verliebt ihrem Verlobten zu. Dietrich blitzte. »Aha«, sagte er stramm, »jetzt weiß ich freilich genug.« Und er drehte ihnen den Rücken. »Sie erfanden also selbst Gemeinheiten, noch dazu über den Bürgermeister.« Dietrich durfte den Kopf hochtragen. Er stieß zu der Gruppe Kühnchens, die sich nach dem Buffet hin bewegte und ein Kielwasser von sittlicher Entrüstung hinterließ. Die Schwiegermutter des Bürgermeisters schwur mit rotem Gesicht, diese Gesellschaft werde ihr Haus künftig nur noch von außen sehen, und mehrere Damen schlossen sich ihrem Vorsatz an, trotz Abraten des Warenhausbesitzers Herrn Kohn, der bis auf Weiteres alles in Zweifel zog, weil eine derartige sittliche Entgleisung bei einem bewährten alten Liberalen wie dem Herrn Buck ganz ausgeschlossen erscheine. Professor Kühnchen war vielmehr der Meinung, dass ein zu weitgehender Radikalismus auch die Moral gefährde. Selbst Dr. Heuteufel, der doch die Sonntagsfeiern für freie Menschen veranstaltete, machte die Bemerkung, an Familiensinn, man könne auch sagen Nepotismus, habe es dem alten Buck niemals gefehlt. Beispiele dafür liegen Ihnen allen auf der Zunge. Und dass er jetzt, um das Geld in der Familie zu erhalten, sich anschickt, seine unehelichen Kinder mit seinen ehelichen zu verheiraten, das, meine Herrschaften, würde ich ärztlich als greisenhafte Ausschreitung einer früher noch beherrschten Naturanlage diagnostizieren.« Hierbei bekamen die Damen erschreckte Gesichter, und die Pastorin Zillig schickte ihr Kätchen in die Garderobe nach ihrem Schnupftuch.